Musik her und spiele hier den Bass. Hört ihr, wie ich verzehr? Ich spiel für euch nicht mehr. Mein Leben ist extrem. Ich bin Fanatiker und geh euch hinterher. Ich trage Dynamit an meinem Körper.